Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 129. und vorletzten Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Diesmal erreichen wir das Ende von Friedells Text. Nächstens werde ich mir noch eine kleine Nachbetrachtung gestatten und habe mir zu diesem Behufe den Hauptmitschuldigen am Entstehen dieser Sendereihe, Kurt Raubal, eingeladen. Dann wird Schluss sein. Meine Zeit mit Friedell neigt sich dem Ende zu. Anlass, die Kreise zu schließen. Bei einem gelingt das heute schon, fast wie von selbst. In der Schlusspassage setzt Friedell sich mit Freud und der Psychoanalyse auseinander. Da ich schon Jahre vor dieser Sendereihe in gutem Kontakt mit der damaligen wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Sigmund Freud Museums, Lydia Marinelli, war, stand ihr Name als einer der ersten fest auf meiner Gästeliste. Leider sollte sie den Start der Sendereihe nicht mehr erleben. Die erste Folge war ihrer Erinnerung gewidmet. Umso mehr freue ich mich, nun ihre würdige Nachfolgerin Daniela Finzi als Sendungsgast begrüßen zu dürfen. Die Aufnahmen zur heutigen Ausgabe entstanden zudem kaum einen Steinwurf von eben jenem Haus Berggasse 19 entfernt, in dem Sigmund Freud einst lebte und arbeitete. Die Räumlichkeiten beherbergen nunmehr das ihm gewidmete Museum. Damit aber nicht alles heute schon vorschnell zu Ende gebracht wird, sparen wir uns den allerletzten Teil von Daniela Finzis Kommentar fürs nächste Mal auf. Die beiden Hydren. Es gibt keine Realitäten mehr, sondern nur noch Apparate, eine Welt von Automaten, ersonnen im Gehirn eines boshaften und wahnsinnigen Dr. Mirakel. Es gibt auch keine Ware mehr, sondern nur noch Reklame. Der wertvollste Artikel ist der am wirksamsten angepriesene, in dessen Reklame das meiste Kapital investiert wurde. Man bezeichnet all dies als Amerikanismus. Man könnte es ebenso gut Bolschewismus nennen, denn auf politischem und sozialem Gebiet kennzeichnet sich die planetarische Situation als doppelseitig bedroht von einem medusenhaften Vernichtungswillen, dessen Vollstreckungsmächte bloß im Osten und im Westen verschiedene Namen tragen. Beide Verkörperungen desselben materialistischen Nihilismus, beide durch die Nemesis der Selbstverzerrung zum Untergang bestimmt. In Russland und in Amerika herrscht dieselbe Anbetung der Technik und Verachtung der Ideologie. Der Bolschewismus spricht von der Maschine als dem sichtbaren Gott, predigt Nachfolge der Maschine statt Imitatio Christi und betrachtet überragende Individualitäten wie Lenin bloß als größere Schrauben. Er verfolgt nicht nur alle Formen des Monotheismus, sondern auch jede Art von Teleologie, Psychologie, Vitalismus, Indeterminismus, Geschichtsphilosophie, denn jeder Glaube an Zwecke, Seele, Lebensgeist, Willensfreiheit, Weltvernunft und überhaupt an irgendeinen Sinn ist, wie er mit Recht annimmt, verkappte Religion. Das ist ganz einfach Positivismus, bloß in höchster Reinkultur. In ihrer äußeren Politik ist die Sowjetunion genauso imperialistisch wie der Westen. In einer ihrer Denkschriften heißt es: Persien ist der Suezkanal der Revolution. Sie will aber auch Afghanistan und die Mandschurei, die Mongolei hat sie schon verschluckt. Dass die Randstaaten Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen durch Russland nicht dasselbe Schicksal erleiden werden wie seinerzeit die Pufferstaaten Lothringen, Burgund, Franche-Comté durch Frankreich, ist sehr unwahrscheinlich. In der inneren Politik ist der Bolschewismus nichts als ein linker Zarismus mit Terror, Sibirien, Tscheka, die genau der früheren Ukraine entspricht, drakonischer Zensur, Index, einer höchst unduldsamen Staatsreligion, nur ist eben an die Stelle der Orthodoxie der marxistische Materialismus getreten und einer millionenköpfigen, ebenso faulen wie korrupten Bürokratie. Und dies alles zum Besten des Volks, wie ja auch Väterchen Zar behauptete. Und überhaupt ist das ganze System bloß die konsequente Fortführung des Petrinismus, ein grausames, vor einigen Westlern unternommenes Experiment, vergleichbar der Einimpfung fremder Blutstoffe in unglückliche Versuchstiere. Nicht ein einziger Gedanke des Bolschewismus ist autochthon russisch, sondern alles aus dem Weltbild des verhassten Bursui bezogen. Andererseits hat die amerikanische Monopolwirtschaft der riesigen Trusts, Syndikate, Kartelle in der Form die größte Ähnlichkeit mit dem Staatssozialismus. Kongruent ist auch, trotz umgekehrten Vorzeichen, die amerikanische und sowjetrussische Wirtschaftsgesinnung, indem sie beide Male die Wirtschaft von einem notwendigen Übel zum Selbstzweck und Lebensinhalt erhöht. Amerikanisch und bolschewistisch ist die Ausschaltung der Seele aus den sozialen Beziehungen, die infernalische Devise »Zeit ist Geld«. Es gibt auch in Russland eine Zeitliga, die ihren Mitgliedern die höchste Ausnutzung der Zeit zur Pflicht macht. Und die restlose Mechanisierung der Arbeit. In beiden Ländern herrscht das Taylor-System, wonach mit der Stoppuhr festgestellt wird, unter welchen Bedingungen eine Bewegung in der kürzesten Zeit ausgeführt werden kann. Da dies den Arbeiter zum auswechselbaren Maschinenbestandteil macht, so wird er hierdurch auch im Frieden zum Menschenmaterial und völlig unfrei. Einerlei, ob er kapitalistisch ausgenützt oder kommunistisch gepresst wird. Die offizielle Sowjetphilosophie ist die Reflexologie, die Professor Pavlov schon vor der Revolution in Petersburg begründete. Sie deckt sich vollkommen mit der amerikanischen Philosophie des Behaviorismus, deren Urheber John Watson ist. Diese lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen. Es gibt nur Tun. Mind is what body does. Hieraus ergeben sich die Gleichungen. Bewusstsein ist gleich mechanisch-chemische Reaktionen. Denken ist gleich Wortgewohnheiten, Language Habits. Wille ist gleich eine Kette von Handlungen, ein Verhaltenszyklus, Behavior Cycle. Jacques Loeb, ein vorzüglicher Chemiker, beobachtete mit Interesse den Heliotropismus der Blattläuse. Mit diesem Fremdwort bezeichnet man die Tatsache, dass sie gern in die Sonne gehen, die im Prinzip dasselbe ist wie die jedem Kinder bekannte Attraktion der Motte durch das Licht, und wurde dadurch auf den Gedanken gebracht, andere Läusesorten durch Injektion von Säuren ebenfalls heliotropisch zu machen, was ihm auch vollkommen glückte und nur die Frage offen ließ, ob sie nicht auch ohne Säurewirkung sich für die Sonne entschieden hätten. Jedenfalls gelangt er hierdurch zu dem Schluss, dass das, was wir Ideen nennen, auf innere Sekretionen zurückzuführen sei. Der Beweis wurde lückenlos, als Pavlov zeigte, dass man die Behauptung auch umkehren könne, indem er an Versuchstieren durch optische und akustische Signale Speichersekretionen erzeugte. Ja, der unermüdlich weiterstrebenden Forschung gelang es sogar, einwandfrei festzustellen, dass Hunde beim Vorweisen von Schinkenknochen Magensaft produzieren. Auch lief ihnen bei diesem Anlass das Wasser im Munde zusammen. Mit solchen wissenschaftlichen Experimenten verbringt die sogenannte Chicagoer Schule ihre Zeit. Sollten, wie man behauptet, Behaviorismus und Reflexologie in ihren Geburtsländern wirklich das allgemeine Glaubensbekenntnis sein, so würde dies die traurige Feststellung beinhalten, dass auf der östlichen und der westlichen Halbkugel je ein Riesenvolk geisteskrank geworden ist. Die fünf Möglichkeiten. Es gibt nun folgende fünf Möglichkeiten. Der Amerikanismus siegt materiell. Weltherrschaft der Vereinigten Staaten und am Ende dieses Zwischenreichs Untergang des Abendlandes durch Übertechnik. Der Amerikanismus siegt geistig, indem er sich sublimiert, wie der Geburt Deutschlands, von dem allein dies ausgehen kann. Der Osten siegt materiell, Weltbolschewismus und Zwischenreich des Antichrist. Der Osten siegt geistig, Erneuerung des Christentums durch die russische Seele. Die fünfte Eventualität ist das Chaos. Diese fünf Möglichkeiten sind gegeben, andere nicht, weder politisch noch ethisch noch psychologisch. Der intelligente Leser ist sich aber hoffentlich darüber im Klaren, dass keine von ihnen eintreten wird, eintreten kann, denn die Weltgeschichte ist keine Gleichung, auch keine mit mehreren Lösungen. Ihre einzige reale Möglichkeit ist die irreale und ihre einzige Kausalität die Irrationalität, denn sie wird von einem höheren Geiste gemacht als dem menschlichen. Die Metapsychologie. Es wurde im ersten Buche des Näheren ausgeführt, dass die Spätscholastik das mittelalterliche Prinzip der Wiedervernünftigkeit so sehr überspannte, dass es ihr unter der Hand die Pointe wechselte. In analoger Weise treibt der Bolschewismus die Weltkonzeption des neuzeitlichen Positivismus zu so äußersten Konsequenzen, dass sie im Sinne gerade der marxistischen Negation der Negation, an die er so inbrünstig glaubt, in ihr Gegenteil umschlagen muss. Dieser Ultramaterialismus wäre, wenn er zurecht bestünde, der allertiefste Sturz der Wirklichkeit. Wenn es nämlich nur Materie gäbe, so gäbe es gar nichts. Wenn es keine Ideenwelt, keine Seele, keinen Weltsinn gäbe, so könnte die Menschheit, so wie sie sich nun einmal bis heute irrtümlich entwickelt hat, darauf nur mit dem Selbstmord antworten. Indes lässt sich sogar im Rahmen unserer absterbenden Apperzeptionsformen, des naturwissenschaftlichen Experiments und der rationalen Syllogistik nachweisen, dass die unwirkliche Seele die wahre Realität ist. Wir meinen natürlich die nur noch von unwissenden Gelehrten und zwangsläufigen Freidenkern, also allerdings von der halben gebildeten Menschheit, angezweifelten Tatsachen der Para- oder Metapsychologie, welche derzeit dasselbe Schicksal erleiden wie die Erscheinungen der Hypnose, die bei ihrer Entdeckung ebenfalls abwechselnd als frecher Schwindel, blinde Selbsttäuschung, alberne Mode, Wichtigtuerei, Infantilismus denunziert wurden, während sie heute bereits Gegenstand des Strafgesetzes sind, was zweifellos die höchste Anerkennung bedeutet. Die wichtigsten Phänomene dieses Gebiets sind die Telepathie, die Übertragung seelischer Zustände ohne Vermittlung unserer sinnlichen Ausdrucksorgane, das Hellsehen, die Gabe, Erscheinungen auf weite Entfernungen zu erkennen, was, auf die Zeit bezogen, die Erkundung der Vergangenheit und Zukunft ermöglicht. Die Psychoskopie, die Fähigkeit, die Herkunft, sozusagen die Biografie unbekannter Gegenstände anzugeben. Die Telekinese, die Fortbewegung eines Körpers durch Fernwirkung. Der Apport, das selbsttätige Herbeiwandern eines Gegenstandes, auch durch geschlossene Räume. Die Levitation oder Erhebung vom Erdboden, die Materialisationen und Spukphänomene, lauter provisorische und vorbeitreffende Bezeichnungen für ein großes Unbekanntes, die ebenso wenig den Anspruch auf Erklärung erheben wie etwa in der Physik die Ausdrücke Attraktion oder Induktion. In diesem Zusammenhang ist auch die Schule Quays zu erwähnen, die auf dem Glauben an die Macht der Einbildungskraft ein ganzes System der Psychotherapie und Biotik aufbaut, und nochmals an die Lehre Schleichs von der Gedankenmacht der Hysterie zu erinnern, die er in den Satz zusammenfasst. Für Platos Behauptung, dass die schöpfere Idee der Welt ihrer wirklichen Erscheinung vorangegangen sein muss, gibt es nur eine Erfahrungstatsache. Das ist der Symptomenkomplex der Hysterie. Insofern hier die allerdings krankhaft eingestellte Fantasie, also Übersteigerung einer Idee, zu Formveränderungen im Leibe führt, die eine Neuschaffung von Substanz bedeuten. Oder, wie es Prentice Mulford sehr schön ausdrückt, nach der Beschaffenheit unserer Tagträume häufen wir Gold oder Explosivstoffe in unserem Innern an. Das klingt ja ganz nach Freud. Also ist Freud ein Metaphysiker? Ja, aber er weiß es nicht. Die Verrechnung zwischen diesem Dichter und seiner Zeit ist ganz besonders schwer zu entziffern. Indes wird man auf jeden Fall sagen müssen, dass er zu den großen Veränderern der Realität gehört. Der Sklavenaufstand der Amoral. Die Psychoanalyse hat einen katastrophalen Defekt. Das sind die Psychoanalytiker, deren Elaborate eine Mischung aus Talmud und Junggesellenliteratur darstellen. Die Amerikaner nennen die Psychoanalyse im Gegensatz zur Christian Science die Jewish Science. In ihr scheint in der Tat jenes Odium generis humani, das schon die Alten den Juden nachsagten, wieder einmal zu Wort gekommen zu sein. Ihr Ziel ist ganz unverhüllt die Verhässlichung und Entgötterung der Welt. Mit den Juden, sagt Nietzsche, beginnt der Sklavenaufstand in der Moral. Mit der Psychoanalyse beginnt der Sklavenaufstand der Amoral. Man müsste einmal die Psychoanalyse psychoanalysieren. Ihre Konzeption wächst aus dem Herrschwunsch des Neurotikers, der sich die Menschheit zu unterwerfen sucht, indem er sie sich angleicht, aus einer Übertragungsneurose, die im eigenen hypertropischen Libidokomplex als Welt objektiviert, aus einem Instinkthass gegen die religiösen Bewusstseinsinhalte, die der Adept der Jewish Science aus allen Mitmenschen eliminieren möchte, weil er unterbewusst weiß, dass er als Jude, und das heißt als typischer Homo irreligiosus, auf diesem Gebiet mit den anderen nicht konkurrieren kann. Kurz, es ist, abermals mit Nietzsche zu reden, ein Parasitenattentat, ein Vampirismus bleicher, unterirdischer Blutsauger. Es handelt sich um einen großartigen Infektionsversuch, einen schleichenden Racheakt der schlecht Weggekommenen. Die ganze Welt soll neurotisiert, sexualisiert, diabolisiert werden. Die Psychoanalyse verkündet den Anbruch des Satansreichs. Vielleicht kündet sie wahr. Vielleicht naht wirklich das Zwischenreich des Teufels, dessen Anbeter, wie der Kenner der schwarzen Messe weiß, als höchste Heiligtümer seinen Phallus und seinen Hintern verehren. Es ist, zum dritten Mal mit Nietzsche zu reden, eine jüdische Umwertung der Werte. Der Orpheus aus der Unterwelt. In der Tat ist die Psychoanalyse eine Sekte mit all deren Merkmalen, mit Riten und Zeremonien, Exorzismen und kathartischen Besprechungen, Orakeln und Mantik, fester Symbolik und Dogmatik, Geheimlehre und Volksausgabe, Proselyten und Renegaten, Priestern, die Proben unterworfen werden und Tochtersekten, die sich wechselseitig verdammen. Gleich dem Wal, der, obgleich ein Säugetier, sich als Fisch gebärdet, ist die Psychoanalyse eine Religion, die als Wissenschaft auftritt. Diese Religion ist heidnischen Charakters. Naturanbetung, Dämonologie, chthonischer Tiefenglaube, dionysische Sexusvergötterung. Auch der Zusammenhang mit Therapie, Hygiene, Traumdeutung fand sich schon in den antiken Religionen, zum Beispiel beim heilbringenden Schlaf der Kranken in den Asklepios-Tempeln. Hier wirbt mit sehr verlockenden Tönen ein Seher und Sänger für die Mächte des Dunkels, ein Orpheus aus der Unterwelt. Es ist eine neue, erdumspannende Revolte gegen das Evangelium. Einige außerordentliche Verdienste wird dem Begründer der Psychoanalyse kein Unbefangener absprechen dürfen. Zunächst hat er nicht bloß den Behaviorismus, sondern alle positivistische Psychologie gegenstandslos gemacht, durch die Enthüllung der ungeheuren Rolle, die dem Unbewussten zugeteilt ist. Zugleich liegt in der entscheidenden Bedeutung, die er der Macht des Worts, des schöpferischen Logos einräumt, eine klare Anerkenntnis der Suprematie des Geistigen über das Physische. Eine neue, überaus fruchtbare Orientierung liefert auch die Entdeckung, dass die Erlebnisse des infantilen Lebensabschnitts die Richtunggebenden sind und die höchst scharfsinnige Durchforschung jenes geheimnisvollen Beziehungssystems der Verdrängungen, insbesondere der Fehlleistungen, des Sich-Versprechens, Sich-Verhörens, Vergessens, das unser ganzes Alltagsleben beherrscht. Von epochemachender Bedeutung ist ferner die Feststellung, dass jeder Mensch ein Neurotiker und jeder Neurotiker ein Perverser und Invertierter ist, also nicht bloß der Kulturmensch, sondern, was zugleich eine Erledigung des Rousseauismus bedeutet, ebenso sehr, ja vielleicht in noch höherem Maße, der Primitive. Welcher Erkenntniskomplex als Arbeitshypothese zweifellos sehr förderlich ist, durch die läppischen, krankhaften und unverschämten Übertreibungen der psychoanalytischen Schule, aber aus einer Wohltat zur Plage des doch immerhin recht beträchtlichen Teiles der Menschheit degradiert wird, bei dem die Neurose das Latenzstadium nie überschreitet und nur eine Art regulative Idee des Seelenlebens bildet. Und vor allem hat Freud durch die Aufdeckung des Ödipus-Komplexes, des Kernkomplexes aller Neurosen, eine Art Befreiungstherapie an einem ganzen Zeitalter vollzogen. Indem er diesen Komplex manifest und damit fast unschädlich machte, hatte er eine ganze Generation psychoanalysiert. Was jedoch die Traumdeutung anlangt, so möchte ich Shaw folgend, der einmal bemerkte, er habe immer großes Interesse für seine Träume gehabt, seit er aber die Psychoanalyse kenne, lege er ihnen gar keinen Wert mehr bei, diesem Stück des Lehrgebäudes, das vielleicht zum Ruhm Freuds am meisten beigetragen hat, keine so überragende Wichtigkeit zusprechen, da es sich, einige tragfähige Prinzipien durch Überbelastung schwächend, vielfach in eine morose und abstruse Scholastik verliert, die mehr schadet als nützt. Indes hätte ich, in dem vollen Bewusstsein, dass ich mich damit als Opfer eines Freud-Komplexes, einer negativen Übertragung von Gefühlen auf den Arzt, dekouvriere, noch einige weitere Einwände anzudeuten. Die Dogmen der Psychoanalyse. Der erste ist so naheliegend, dass er schon sehr oft gemacht wurde. Dass nämlich jeder Mensch, auch der sogenannte Normale, sich sehr häufig im Zustand einer Angstneurose befindet, ließe sich noch ohne weiteres glauben. Vielleicht ist das ganze Leben eine Angstneurose. Dass diese aber lediglich durch abnorme Schicksale der sexuellen Libido entsteht, dass sie nichts ist als deren Umwandlungsprodukt, sich, wie Freud dies sehr anschaulich ausdrückt, zu ihr verhält wie der Essig zum Wein, ist nicht wahrscheinlich. Es ist, um in dem Gleichnis zu bleiben, nicht jeder Essig ein Weinkömmling. Dieser Pansexualismus ist einfach eine Behauptung, die davon lebt, dass es sich nicht widerlegen lässt. Hier tritt bereits der durchgehende Fehlschluss der Psychoanalyse in Erscheinung, dass sie den Neurotiker, und zwar den exzeptionell schweren Fall des Neurotikers, zum Archetype der Menschheit hypostasiert. Noch unhaltbarer ist in seiner Unbedingtheit das psychoanalytische Dogma, dass jeder Traum ein Wunschtraum ist oder, wie Freud es wiederum sehr glücklich formuliert, im Traum der optativ zum Präsens wird. Freud hat allerdings in seinen späteren Schriften für einige Fälle, die sich ganz unmöglich unter die Wunschträume einordnen lassen, andere Motive eingeräumt, so zum Beispiel beim regelmäßigen Träumen eines erlebten Eisenbahnunglücks, den Wiederholungszwang. Es ist aber wahrscheinlich nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass die Hälfte aller Träume keine Wunschträume sind. Wie ließe sich sonst zum Beispiel der allgemein verbreitete Schulprüfungstraum erklären oder der jedem Schauspieler vertraute Traum, dass er seine Rolle nicht kann? Dass oft der Tod geliebter Wesen geträumt wird, erklärt die Psychoanalyse bei Vater und Mutter natürlich durch latenten Elternhass. Auch bei Tante und Chef lässt sich ein ähnlicher Kommentar noch durchdrücken. Aber auch Tierliebhaber haben derlei Träume und bei Pferden, Hunden und Katzen ist ein Ödipus-Komplex doch ziemlich abliegend. Von den tausenderlei höchst unerwünschten Situationen, in denen die Traumbildung an boshafter Fantasie mit Wilhelm Busch wetteifert, gar nicht zu reden. Die Psychoanalyse deutet sie freilich alle sexualsymbolisch. Dies alles sind offenbar Angstträume und es ist geradezu unbegreiflich, dass Freud, der Angstneurose eine so dominierende Stellung im Seelenleben einräumt, sie ihr gerade auf diesem wichtigen Gebiete nicht gönnen will. Es ist jedoch hier, wie übrigens auch in allen anderen Fragen, ganz unmöglich, die Psychoanalytiker einer falschen Diagnose zu überführen, da sie sich durch fingerfertige Taschenspielerei mit Begriffsattrappen wie ambivalent, invertiert, symbolisch, verdrängt, übertragen, sublimiert, jeder Desavouierung zu entziehen verstehen. Die Beweiskraft der hier geübten Argumentationen fußt auf der Voraussetzung, dass der rabulistische Kalauer, das organisierende Prinzip alles Seelenlebens und der Traumgott mosaischer Konfession sei. Das verdrängte Ding an sich. Aber Wundts Gesetz von der Heterogonie der Zwecke hat sich schon am Begründer des Mosaismus erprobt. Und es scheint sich auch an Freud erfüllen zu wollen. Moses führte sein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste, das gelobte Land suchend, ohne zu ahnen, dass gerade die Läuterung durch die Wanderung der Zweck, dass sie selber das gelobte Land war. Bei Freud verhielt es sich ähnlich, bloß umgekehrt. Er begab sich auf eine große Wanderung, 40 Jahre lang, und glaubte, sie sei der Zweck, aber sie war nur ein Wüstengang. Und eines Tages stieß er wider Willen auf gelobtes Land. Aber er verstand die Wege des Herrn so wenig wie Moses. Am Anfang der Neuzeit steht Descartes, der nichts anerkennt als die clara et distincta perceptio und daher in ganz konsequenter Weise den Menschen für einen Automaten erklärte. Am Ende der Neuzeit steht Freud, der, noch immer mit rein kartesianischen Mitteln, zu der Erkenntnis gelangt, dass die Seele ein geheimnisvolles Ungreifbares ist, das nur mit seinen letzten Ausläufern in die dreidimensionale Empirie ragt. Für Descartes erschöpft sich das Leben der Seele in jenen Äußerungen, die im taghellen Strahlenkegel der klaren Ratio liegen. Freud erklärt, dass diese Sonnenwelt des reinen Denkens nur ein geringer Bruchteil unseres psychischen Kosmos ist. Hier erhebt Leibniz, der Entdecker der bewusstlosen, schlafenden Vorstellungen, seine Stimme aus dem Grabe, dass dieses Taglicht nur Schein ist, Reflex eines wahren Seins, das für unser Bewusstsein in Nacht gehüllt liegt, bloße Erscheinung eines irrationalen Realen. Hier meldet sich, ein ewiger Revenant, der Geist Kants. Die Psychoanalyse ist ein System des Irrationalismus, begründet mit den Methoden des Rationalismus, ein Transzendentalismus, errichtet von einem extremen Positivisten. Im Mittelpunkt der letzten Konzeptionen Freuds steht die Lehre vom Es. Dieses entsendet als Vertreter ins Bewusstsein das Gewissen, das die moralische Zensur ausübt, das Über-Ich, die Repräsentanz unserer Elternbeziehung, den Erben des Ödipus-Komplexes. Was wir Schuldgefühl nennen, entsteht aus der Spannung zwischen Ich und Ich-Ideal. Außer dem Ich erkennen wir ein anderes seelisches Gebiet, umfangreicher, großartiger und dunkler als das Ich, und dies heißen wir das Es. Es hat mich durchzuckt, sagt man, es war etwas in mir, das in diesem Augenblick stärker war als ich. Das Ich liegt zwischen der Realität und dem Es, dem eigentlich Seelischen. Hier stößt die Psychoanalyse bereits tief ins Okkulte vor. Sollte es möglich sein, dass Freud dies entgangen ist? Es ist ihm nicht entgangen. Er hat es bloß verdrängt. Was Freud die Gewissenszensur nennt, ist nichts anderes als Kants moralische Vernunft, zu deren Wesen es notwendig gehört, dass sie den Primat vor unserer erkennenden Vernunft hat. Sein Über-Ich ist das kantische, intelligible Ich, von dem unser empirisches Ich abhängig ist. Dieser unser intelligibler Charakter ist, obgleich die Wurzel aller Empirie, selbst nicht empirisch, nicht erfahrbar. Er wirkt tief im Innern und Dunkeln, wesensgleich mit jener geheimnisvollen Macht, die auch hinter der äußeren Welt thront. Das Es ist das Ding an sich. Das Es ist nicht in der Zeit, nicht im Raum, auch keiner physiologischen oder physikalischen Kausalität unterworfen. Unser empirisches Ich ist zwangsläufig. Unser Es, unser intelligibles Ich, ist frei. Das Es oder Ding an sich ist die einzige Realität, eben weil es in der Wirklichkeit nie erscheint und nie zu erscheinen vermag. Das Licht von der anderen Seite. Die experimentelle Psychologie und die experimentelle Physik gelangen zu demselben Resultat. Die Seele ist überwirklich, die Materie ist unterwirklich. Zugleich aber erscheint ein schwacher Lichtschimmer von der anderen Seite. Das nächste Kapitel der europäischen Kulturgeschichte wird die Geschichte dieses Lichtes sein. Liebe Daniela, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ehrlich gesagt keinen großen. Also er ist mir im Rahmen meines Germanistikstudiums untergekommen, auch im Rahmen eines sehr schönen Seminars zu Essayistik der Zwischenkriegszeit. Aber ich habe ihn ein bisschen vergessen, muss ich gestehen, und bin jetzt erst in Vorbereitung der Sendung oder des Lesens auf diesen unglaublichen Text gestoßen oder wieder darauf aufmerksam geworden. Wie Friedel bist du ja auch ein zutiefst interdisziplinäres Wesen. Du bist von deiner Ausbildung her Germanistin und Theaterwissenschaftlerin und bist nicht zuletzt wissenschaftliche Mitarbeiterin des Sigmund Freud Museums und als solche für diesen Abschnitt natürlich prädestiniert. Wie beurteilst du Friedels Sicht auf Freud und die damals noch junge Psychoanalyse? Nun, man muss gewiss sagen, dass die Psychoanalyse zu diesem Zeitpunkt, also zwischen 27 und 31 ist es veröffentlicht worden, also irgendwann in diesem Zeitraum, dass da die Psychoanalyse als solche, als neue Wissenschaftsform schon zu existieren begonnen hatte. Wir befinden uns selbst im sogenannten Spätwerk von Sigmund Freud. Es ist eine Bewegung mittlerweile geworden, eine internationale Bewegung, und die natürlich seit den ganz, ganz frühen Beginnen und Anfängen mit sehr viel Kritik zu tun hatte. Also man könnte fast sagen, die Geschichte der Psychoanalyse ist gleich alt wie die Geschichte ihrer Kritik. Ich denke, das hat damit zu tun, dass man eben nicht ungestraft sozusagen die Heiligtümer des Menschen angreift, nämlich die Sexualität, seine Identität, die Subjektivität, den Familienverbund, all das, was Freud in seinen Werken aufnimmt, aufgreift, zerlegt und als Zielscheibe der Kritik auch nimmt, hat natürlich seinen potenziellen Kritikern auch genügend Stoff geliefert. Tatsache ist, dass die Geschichte der Kritik der Psychoanalyse eigentlich so alt ist wie die Psychoanalyse selbst. Und Egon Friedel schreibt sich da in eine Strömung oder in eine Bewegung ein, in eine durchaus konstruktive, finde ich, der ja doch auch immer wieder versucht, Freud jetzt nicht zu diffamieren oder seine Ansichten quasi zu desavouieren, sondern durchaus versucht, ausgewogen zu argumentieren und auch immer wieder aufzeigt, wo Freud auch Verdienste quasi zuzuschreiben sind und wo er durchaus als Veränderer der Realität, als einer der wichtigsten Veränderer der Realität, wie es bezeichnet, zu handhaben ist. Also es ist für mich eine differenzierte Kritik, die aber andererseits auch eigentlich nichts Neues sagt, das muss man auch sagen. Also ob das jetzt der Pansexualismus ist, also die Pansexualität, der Vorwurf, dass die Sexualität einen dermaßen gewichtigen Platz in Freuds Theorie, in seinem Werk einnimmt, das ist ein Kritikpunkt, der von vielen Seiten schon Jahrzehnte zuvor kam. Also da liefert er wirklich nichts Neues. Auch für damalige Verhältnisse. Auch für damalige Verhältnisse, ja. Aber er hat halt auch diese Meinung. Ja. In einem anderen Punkt vertritt er, glaube ich, schon eine sehr andere Haltung als viele Kritiker und Kritikerinnen, naja, es waren, glaube ich, vor allem Kritiker zu der Zeit, der Psychoanalyse, nämlich wenn es ums Unbewusste geht, also das, was gemeinhin als eine große narzisstische Kränkung beschrieben wird, dass der Mensch nicht Herr oder Herrin im eigenen Haus sei, das unterschreibt Friedel zur Gänze. Und damit steht er eigentlich im Widerspruch mit ganz vielen anderen, die Freud nicht so toll fanden. Ja, das zeigt auch nur, dass die Fronten zum Teil auch quer verlaufen innerhalb der psychoanalytischen Kritik und dass Friedel hier sehr wohl die zentrale Einsicht von Freud, eben nicht die Entdeckung des Unbewussten, die ist nicht Freud zuzuschreiben, aber Freud hat sozusagen die Auseinandersetzung mit dem Unbewussten systematisiert und hat versucht, quasi, und das finde ich nach wie vor das Faszinierende an seinem Unternehmen oder an der Psychoanalyse, sich eben reflektierend auf das Irrationale einzulassen. Und das ist ja auch ein Punkt, der in dem Text immer wieder aufkommt, der eine ganz große Frage aufwirft, wie wissenschaftlich ist die Psychoanalyse oder was ist ihr wissenschaftlicher Status sozusagen. Also das hat Friedel sehr wohl erkannt, dass da Freud einen ganz entscheidenden Schritt quasi wissenschaftshistorisch, wissenschaftstheoretisch gemacht hat, indem er dieses Unbewusste und den Umstand, dass der Mensch eben nicht Herr oder Herrin im eigenen Haus ist, erkannt hat. Würdest du sagen, dass Friedel Freud durchaus richtig verstanden und eingeschätzt hat? Das ist eine sehr gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, finde ich. Er hat auf jeden Fall die außerordentlichen Verdienste der Psychoanalyse richtig erkannt, die er da auflistet. Bis hin, und das finde ich ganz zentral, ist eben, weil das auch sehr stark eigentlich das Verhältnis zwischen Patient und Arzt verändert oder revolutioniert hat und damit auch bestehende Machtstrukturen eigentlich über Bord geworfen hat. Das ist eben die Macht des gesprochenen Wortes. Die Psychoanalyse wird ja immer wieder als Redekur, als Talking Cure bezeichnet. Und das ist etwas, was Friedel sicherlich auch aufgrund seiner beruflichen Neigungen sozusagen, was ihn interessiert und fasziniert hat und wo er sehr, sehr gut, finde ich, dieses zentrale Element, weil darauf basiert die Psychoanalyse, auf dieser Macht, die dem gesprochenen Wort sozusagen zugesprochen wird, dass er das eben erkannt hat. Interessant ist auch, dass er sich für den Freud interessiert, der sich mit dem Alltagsleben auseinandersetzt, mit den Fehlleistungen, also jener Freud, der sich jetzt nicht mit dem sogenannten pathologischen auseinandersetzt, sondern mit dem menschlichen, allzu menschlichen sozusagen. Wobei zu sagen ist, dass ja Freud, das finde ich auch immer wieder ganz wichtig, dass Freud ja diese Unterscheidung in normal und nicht normal oder normal und pathologisch ja ganz stark angefochten und überwunden hat, indem er mal gezeigt hat, dass es eigentlich nur graduelle Unterschiede zwischen normal und nicht normal oder pathologisch gibt. Graduelle Unterschiede, aber keine qualitativen Unterschiede. Also das ist ein Punkt, den er erkannt hat, dass er der Traumdeutung, dass er damit nicht d'accord geht oder dass er da kritisch ist, das ist jetzt für mich auch nicht überraschend. Da war er auch nicht der Einzige. Die Traumdeutung ist natürlich interessant als eine Art Gründungsdokument der Psychoanalyse, aber ist freilich in methodologischer Hinsicht höchst fragwürdig, wenn man bedenkt, dass Freud quasi sich ständig in einer Art hermeneutischem Zirkel bewegt, weil er derjenige ist, der die eigenen Träume erzählt und sie gleichzeitig deutet. Aber erzählen ist ja immer schon Deutung und damit ist jeder Traum, den er analysiert, oder jeder Traum ist eigentlich so erzählt, dass er der darauffolgenden Deutung wunderbar passt. Also da ist es meines Erachtens sowohl, so wie es wichtig war oder auch in wissenschaftshistorischer Hinsicht ganz außerordentlich ist, dass diese subjektive Dimension, die Freud unternimmt, auch in methodologischer Hinsicht, dass das zur Anwendung kommt. Im gleichen Maße ist es auch wichtig, da auf bestimmte Fehlschlüsse oder Fehlinterpretationen noch hinzuweisen. Freud selbst, was Friedel ja besonders stört oder was ihn irritiert, ist diese Deutung von Freud oder diese Einsicht, dass jeder Traum ein Wunschtraum sei. Dazu ist allerdings zu sagen, wobei Friedel dann selbst relativiert und sagt, dass es in späteren Arbeiten von Freud da durchwegs auch noch neue Varianten dazu gäbe. Trotzdem ist dazu zu sagen, dass man immer unterscheiden muss, was der latente und was der manifeste Inhalt eines Traumes ist. Also auch wenn sich der manifeste Inhalt nicht als Wunsch lesen lässt, heißt es ja mitnichten, dass nicht der latente Inhalt von einem Wunsch sozusagen motiviert oder mobilisiert ist. Und umgekehrt. Wo würdest du sagen, irrt Friedel in seiner Beurteilung von Freud und der Psychoanalyse? Ich denke, Friedel irrt in seiner Bezeichnung Freuds als Metaphysiker. Das betrifft jetzt weniger quasi die Psychoanalyse als Freud selbst sozusagen. Also ist Freud ein Metaphysiker, fragt er da, ja, aber er weiß es nicht. Das würde ich nicht so sehen. Da spricht aber trotzdem einen sehr spannenden Punkt an. Das ist das Verhältnis von Freud zur Philosophie. Freud selbst hat sich ja immer ganz stark als Empiriker oder als Naturforscher, nicht aber als Philosoph und noch weniger als Dichter verstanden. Also es gibt ein ganz bestimmtes berufliches Selbstverständnis. Und dann gibt es aber trotzdem eine große Diskrepanz zwischen diesen Aussagen oder den Aussagen seines Werkes und bestimmten brieflichen Kommentaren und Stellen, wo man doch eine gewisse Nähe zu bestimmten philosophischen Schulen, also nicht zur Philosophie an sich, aber zu bestimmten philosophischen Schulen sehr wohl gibt. Metaphysiker war meines Erachtens aber trotzdem nicht. Wo Friedel auch irrt, denke ich mir, wobei das auch wieder ein ganz zentraler Punkt ist, das ist dieser Punkt, wo er die Psychoanalyse als fingerfertige Taschenspielerei mit Begriffsattrappen bezeichnet. Begriffe eben wie ambivalent, invertiert war der damalige Ausdruck für, oder der Begriff für homosexuell, symbolisch verdrängt, übertragen. das Verdienst von Freud ist es ja zum einen, dass er Texte schreibt in einer sehr klaren Sprache, also dass er auf Begriffe zurückgreift, die als solche mit bestimmten Sinnformationen sozusagen schon bestehen, deren Sinn er neu auflädt, das ist gewiss, aber dass er da auch mit geborgten Begriffen sozusagen arbeitet, aber doch mit Begriffen, die allgemein verständlich sind und die sich von einer Wissenschaftssprache insofern unterscheiden, indem sie einfach keine Fremdwörter sind, sondern einfach sehr klar sind. Also, dass diese Begriffe dann, wie Friedel das sagt, zu einer begrifflichen oder terminologischen Taschenspielerei führen würde, sehe ich so nicht so. Ich habe eher den Eindruck bei manchen freudschen Texten, das ist das, was ich vorhin schon mit dem hermeneutischen Zirkel angemerkt habe, dass es eher ein Problem ist bei Freud, dass sowohl Gegensätze als auch Analogien, also dass immer alles möglich ist. Das ist oft in seiner Argumentation, insbesondere bei Traumanalysen, dass da nicht ein Anything Goes möglich ist, aber sondern immer, dass eben Beispiele immer so quasi weitergeführt werden, wie es eben der Deutung quasi entspricht und damit aber eine gewisse Elastizität zwar gegeben ist, aber Freud schlussendlich immer wieder derjenige ist, der die Deutungshoheit behalten möchte und sie auch behält und damit widersprüchlichen Lesarten eigentlich den Garaus macht. Das ist vor allem in seinen frühen Texten ganz, ganz oft der Fall, wo man aber auch sieht, dass, und das ist auch bei der Traumdeutung der Fall, oder es gibt eine 1905 veröffentlicht Freud die Dora-Fallstudie, Fragment einer Hysterieanalyse, Bruchstück einer Hysterieanalyse. Das ist ein ganz spannendes Werk, wo es zum einen darum geht, die Traumdeutung zu verifizieren und zur Anwendung zu bringen. Zum anderen geht es bereits um die Einsichten, was die kindliche Sexualität angeht. Also es ist in dem Jahr, es sind ja auch die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie schon erschienen. Und es geht auch darum, den Ödipus-Komplex, den Freud zu diesem Zeitpunkt schon entdeckt hat, zu rechtfertigen. Und man sieht in diesem Text, wenn man also diesen Entstehungskontext mit reflektiert und das Werk in der Entwicklung von Freuds Theoriegebäude sozusagen zu verorten weiß, dann sieht man auf jeden Fall, wie sehr manche Textpassagen, zentrale Passagen eine bestimmte strategische Funktion innehaben, um bestimmte Einsichten, die Freud gewonnen hatte, an einem neuen Beispiel zu exemplifizieren. Und da sieht man erst in seinem späteren Werk eine viel größere Gelassenheit, was bestimmte Deutungsansätze angeht, wo er viel mehr manchmal einen Schritt selbst zur Seite treten kann und etwas nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive betrachten kann und nicht wie in diesen frühen Texten, wo es tatsächlich darum geht, eine neue Wissenschaft zu fundieren und zu legitimieren, also wo es plötzlich möglich ist, eine Lesart aus einer ganz anderen Richtung nochmal neu aufzuziehen. Und das finde ich eben sehr spannend, diese Entwicklung von einem sehr engagierten Freud, dem es darum geht, eine neue Wissenschaft eben zu begründen und der seine eigenen Texte quasi als strategische Mittel einsetzen muss, um dieser Wissenschaft zu Gültigkeit und Relevanz zu verleihen, und einem späteren Freud, der, ja, ich nenne es immer wieder einfach gelassen, der sehr viel gelassener mit dem eigenen Theoriekomplex umgeht. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel diese immer wieder bemühte Metapher der Archäologie oder der Vergleich zwischen Psychoanalyse und Archäologie. Das ist eine Metapher, die Freud selbst sehr stark immer wieder bemüht hat, um auf bestimmte Analogien hinzuweisen, so wie der Archäologe trägt, auch der Psychoanalytiker, die werden Schichten abgetragen, um etwas freizulegen, was verschüttet ist. Es gibt dann einen sehr späten Text von Freud, Ende der 30er Jahre, Konstruktionen in der Analyse, wo Freud darauf hinweist, dass diese Metapher eigentlich eine Grenze hat, weil es nämlich in der Psychoanalyse nie nur um das Rekonstruieren geht, sondern immer, und das ist eben der konstruktivistische Einschlag, der sich da dann festhalten lässt, sondern immer geht es in der Analyse, in der Psychoanalyse immer auch um das Konstruieren. Man ist ständig dabei, sein eigenes Leben, seine eigene Identität neu zu konstruieren. Und das ist etwas, was der frühe Freud in der Form nicht hätte tolerieren können, sozusagen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie es eine späte Einsicht oder eine gelassenere Einsicht am Ende dieses Werkes gibt. Die gesteigerte Gelassenheit wird vermutlich auch damit zu tun gehabt haben, dass die Psychoanalyse zu dem Zeitpunkt einfach schon arriviert und anerkannt war. Davor, es ist eigentlich ein interessantes Spannungsfeld, dass Freud offenbar in seinen Schriften sozusagen einen großen Interpretationsspielraum gelassen hat, den aber, wenn er ausgenützt wurde, sofort in seine Schranken verwiesen hat. Das erschließt sich ja nicht nur aus seinen Schriften, sondern vor allem auch aus seinem Leben. Woran denkst du da jetzt konkret? An die lange Reihe von Mitstreitern, die er eigentlich aus der psychoanalytischen Gesellschaft mit sehr rüden Mitteln teils dann entfernt hat und auch durchaus versucht hat, an ihrer wissenschaftlichen Reputation zu sehen. Ja, das ist tatsächlich kein so ein ruhmreiches Kapitel der Psychoanalyse Freuds oder seiner oder der Entwicklungsgeschichte der psychoanalytischen Bewegung als solchen. Da muss ich wieder an den Friedel denken, der das Ganze als Sekte auch abzeichnete. Das war ja auch ein Kritikpunkt quasi, dass die Psychoanalyse, dass Freud sozusagen als ihr Oberster, als Urvater quasi, um diesen Begriff von Freud aufzunehmen, nur dann seine Jünglinge es neben sich oder mit sich akzeptieren würde, wenn sie denn auch quasi d'accord mit seinem Werk sind. Das ist tatsächlich, ob das jetzt Jung ist, ob das Adler ist, also es sind sehr, sehr wichtige Mitstreiter, Mitdenker, die gemeinsam mit Freud auch die Psychoanalyse entwickelt haben. Freud ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist ja sehr schnell auch ein kollektives Unternehmen geworden, aber die sich von Freud getrennt haben oder die von Freud abgestoßen wurden, also eine Geschichte der Trennungen, die da zu verzeichnen ist. Ja. Unterm Strich oder eigentlich gleich eingangs dieses Abschnittes verleiht Friedel Freud allerdings den höchsten Titel sozusagen, den er zu vergeben hat, nämlich den eines Dichters. Mhm. Friedels Definition eines Dichters entspricht nicht der üblichen, nämlich eines Menschen, der da sitzt und schreibt, sondern er meint, der wahre Dichter dichte mit dem Leben. Darin mag er Freud tatsächlich richtig eingeschätzt und erkannt haben. Die Unterstellung, dass Freud ein Metaphysiker sei, ist nicht negativ zu bewerten, wie dem Text, der auf dieser Stelle zu entnehmen ist, ist Friedel durchaus der Mystik nicht abgeneigt und hatte auch das seiner Zeit entsprechend ein interessiertes Verhältnis zur Parapsychologie. Er zählt da ja auch verschiedene parapsychologische Phänomene aus. Im Detail auch, nämlich, ja. Au Detail. Ja. Und es war eine Zeit, in der ein weltberühmter Physiker wie Hans Thiering Mitglied der Parapsychologischen Gesellschaft war. Du hast vorher gemeint, dass durchaus aber auch bei Freud in dieser Hinsicht. Ja, es gibt bei Freud diese, wie soll man sagen, es gibt so eine gegenläufige Bewegung, die man feststellen kann. Zum einen, was ich schon erwähnt habe, dieser Wunsch oder dieses Berufsverständnis quasi als Empiriker, als Naturwissenschaftler, also diese Art und Weise, sich selbst zu verorten und das ganz starke Bestreben, die Psychoanalyse als eine Wissenschaft zu etablieren, als eine Wissenschaft, die überprüfbar ist und die eben den unterschiedlichen Kriterien, was Wissenschaftlichkeit oder was Wissenschaft ausmacht, auch Genüge bieten würde. Und zum anderen gibt es aber, und das vor allem auch wiederum in seinem Spätwerk, gibt es eine ganz große Faszination für die sonderbaren Phänomene, für das Unerklärliche, für Phänomene wie Telepathie zum Beispiel. Und da gibt es in den Mitte der 20er Jahre gibt es da eine Reihe von Schriften, nämlich zwischen 1921 und 1926 gibt es ein paar Texte, die Freud verfasst hat zum Thema Telepathie, Okkultismus, die auch in den gesammelten Werken in dieser Ausgabe nachzulesen sind, nicht allerdings in der Studienausgabe, und die eben doch nochmal auch belegen, wie sehr diese Faszination für das Nicht-Erklärbare und das Nicht-Rationale auch ein gewisser Motor, glaube ich, ist für wissenschaftliches Arbeiten, für ein Hinterfragen von bestimmten Selbstverständlichkeiten oder Gegebenheiten, das Freud seit seines Lebens lang verspürt hat. Zufälligerweise war der heutige Leiter der Österreichischen Parapsychologischen Gesellschaft, Peter Mulatsch, vor kurzer Zeit in meiner anderen Sendereihe Radio Dispositiv zu Gast. Wer mehr darüber wissen möchte, ich werde die Sendung im Archiv verlinken. Zu hinterfragen ist vielleicht Friedels Aussage, dass Freud sozusagen auf den Kern mehr zufällig gestoßen ist. Er war in der Wüste unterwegs und hat das gelobte Land eigentlich aus Versehen entdeckt. Das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist tatsächlich eine Lesart der Geschichte der Psychoanalyse oder der Vorgeschichte sozusagen, die so meines Erachtens nicht zulässig ist. Freud hat sicherlich nicht als Medizinstudent bereits geplant, Psychoanalytik oder eine neue Wissenschaft namens Psychoanalyse zu gründen, aber dass seine Entdeckung eine zufällige gewesen sei, das kann man so nicht festhalten, sondern es ist ein jahrzehntelanger Prozess des Forschens, des Arbeitens, des Studiums, dann der Arbeit als Nervenarzt bis hin zur Zusammenarbeit mit Josef Breuer und der Behandlung der ersten Hysteriepatienten seiner Studienzeit in Frankreich. Er hat sehr viele Texte eben auch aus dem Französischen übersetzt, von Charcot, von Hippolyte Bernheim, also von all den Psychologen der damaligen Zeit, die sich bereits mit Phänomenen wie Autosuggestion und Hypnose auseinandergesetzt haben, bevor er das selbst dann quasi zur Anwendung gebracht hat. Also Freud war ja auch, er ist Jahrgang 1856, das heißt, er war bei der Traumdeutung im Jahr, die im Jahr 1900 erschienen ist, 44 Jahre alt, also da konnte er schon auf eine berufliche Vorgeschichte sozusagen verweisen und hatte schon jahrelang, fast ein Jahrzehnt lang geforscht und gearbeitet in der Hinsicht. Andererseits kann die Hysterie gewissermaßen als Ursprung ganz vieler seiner Gedankengänge und Ideen gesehen werden. Ein Krankheitsbild, das uns mittlerweile abhanden gekommen ist. Das ist eine gute Frage. Also da gehen die Meinungen auch auseinander. Man kann sicherlich sagen, dass die Hysterie als Krankheitsbild, wie sie damals im ausgehenden 19. Jahrhundert sehr, sehr präsent war in bestimmten urbanen Settings, sage ich mal, in bestimmten familiären Konstellationen des Bildungs- und Großbürgertums. Also dass diese Ausdifferenzierung an Symptomen noch vorhanden sei, kann man sicherlich nicht behaupten. Es gibt aber durchaus Zugänge oder auch Forscher, Forscherinnen, die versuchen, die Hysterie in anderen Modekrankheiten, sage ich mal, sozusagen festzumachen, ob das jetzt die Anorexie oder die Bulimie, das Ritzen sei. Also Hysterie immer als eine Krankheit, die mit einer bestimmten Verweigerung einhergeht, aufzugehen in bestimmte symbolische Ordnungen, in bestimmte gesellschaftliche Erwartungshaltungen, in eine Welt, die nach wie vor, obwohl Hysterie keine auf Frauen beschränkte Erkrankung ist, aber tatsächlich ist es oft so, dass es auch sehr stark mit bestimmten Geschlechterrollen, Geschlechterordnungen, dass es eben darum geht und dass die Hysterie eine Krankheit oder eine Äußerung der Zeit ist, eine Äußerung, die sehr wohl auf ein bestimmtes oder auf ein gewisses subversives Potenzial verweist, nämlich auf einen Widerstand gegen eine Einordnung, was bestimmte Geschlechtsordnungen oder Rollenerwartungen der Gesellschaft angeht. Das ist eine Position zum Beispiel, die auch Slavoj Žižek immer wieder vertritt. Das ist ganz interessant, wenn er Žižek zum Beispiel erkennt, den Perversen als quasi das perverse Subjekt, sage ich mal, als klassisches Subjekt sozusagen des Spätkapitalismus. Ein Subjekt, dem es um das Genießen an sich geht, um wie wir es in kapitalistischen Verwertungszusammenhängen kennen und sieht wiederum in der Position des Hysterikers oder der Hysterikerin ein sehr subversives Potenzial, weil es immer um ein Hinterfragen des Genusses an sich auch geht und ob das, was der Perverse glaubt, dass es ein Genuss zu konsumieren gäbe, ob das denn wirklich den Genuss wert sei. Also er sieht hier eine sehr, wie ich schon sagte, subversive Haltung und auch ein politisches Potenzial eigentlich, was nicht uninteressant ist. Zum Nachdenken regt mich, seit ich ihn erstmals gelesen habe, und das ist jetzt schon einige Jahrzehnte her, der Schlusssatz an. Dieses Licht, von dem Friedell schreibt, das ich jetzt so eben im Bereich der Metaphysik, Parapsychologie verorten würde. Ausschließen kann ich, dass er damit den Nationalsozialismus, den damals bereits aufkeimenden oder schon erstarkten in Deutschland, gemeint hat. Ich glaube, darauf bezieht sich der Satz davor, wo er meint, es könnte sein, dass noch eine Periode der Dunkelheit eintritt. Das Licht indes lässt nach meinem Dafürhalten jedenfalls bis heute auf sich warten. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Daniela Finzi. Die letzte Ausgabe wird Donnerstag, den 26. Juni 2014, 12 bis 13 Uhr zu hören sein. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.